man mich fragen würde, nach welcher Farbe ich mich fühle, dann mögen manche denken, es ist schwarz. Jedoch muss ich euch enttäuschen, so ist es garantiert nicht, denn es ist rot. Diese Farbe beschreibt mein Leben, sie beschreibt meine tiefsten Gefühle. Es hat nichts mit der Farbe meines Blutes zu tun, denn es fließt schon so lange nicht mehr durch seine angestammten Bahnen. Mein Körper leer, alone leben, will auch nicht noch länger sinnlos Liebe geben. Fäche mich ein, dass niemand mehr rein in mein Leben hinein will, einfach alleine sein. Wobei eigentlich ich Einsamkeit nicht will, sitz in meiner dunklen Ecke so still. Meine Tür steht offen und kommt doch keiner rein. Diese Hand soll stets in meinem Traum gefangen sein. Gestreifte Wesen ziehen an mein Fenster vorbei, zumindest bis ich erwache. Dann nämlich sehe ich klar und schrei, von meinem Fenster sind Gitter gewachsen. Die Welt um mich herum färbt sich weiß, in diesem Raum dreht sich alles im Kreis. Übergeordnete Handlungsstränge geben schon lange keinen Sinn mehr. Die Bedeutung ging vor Jahren schon verloren, an ihrer Stelle wurde die Trauer geboren. Stehen gebliebene Ohren sprechen mit mir, geben mir aber sie auch mein Leben nicht her. Konzentrische Ebenen, Verschiebungen in die vierte Dimension. Sehe mich selbst den Raum verlassen, mir meinen Rücken zu drehen. Und der Himmel färbt sich rosa und die Sterne bleiben stehen. Der Himmel hat die Bewegung, die eine hatte, beendet. Auch die Außenwelt, wie ich sie kannte, ist nur ganz und gar verfremdet. Und die Farbe, die dieses Innere bewahrt, kennst du schon. Es ist rot, morgen rot, abends rot, morgens rot, abends rot. Ein weißer Raum ist, was mich umgibt, ist, was mir den Schutz gibt, mich vom Leben trennt und sich zu Hause nennt. Befinde ich mich etwa in meinen eigenen Träumen? Sehe nämlich deine Hände und glaube, es ist wahr. Ich hoffe auf ein glückliches Ende, wie es noch nie zuvor wirklich geschah.